Martin hat gesagt, dass sie mich mag. Da hab ich sie gefragt, zu mir oder zu dir. Sie wurde schon langsam zum Tier, doch bevor sie überhaupt kam, hab ich sie besamt. Jacqueline war schon bald so weit, es war auch allerhöchste Zeit, denn die Samen sprossen. Sie kamen aus ihr geschossen. Wir konnten nichts dagegen machen. Das bald erst das Wachsen. Doch das habe ich gebraucht. Wer hat schon mal eine Frau gebraucht? Ich schau dir sofort den Schädel ein. Jacqueline, halt dein Maul, du Schwein. So viel Spaß. So viel Spaß. So viel Gras steckt in dir. An der Decke trocken, die Messer sind gewetzt. Wie oft hatte sie mich gehetzt, doch heute lass ich mir Zeit, hol mir ein runter, wenn ich sie aufschrei. Du besamte, was für eine Pracht, selten habe ich so gelacht. Nach zwei Wochen war sie aufgeraubt. Was für eine Frau, was für eine Braut. So viel Herz, so viel Herz, so viel Schmerz steckt in ihr.